Die Troja-Sage berichtet von der Flucht eines arischen Fürsten Aeneas, das bedeutet Ahne der Asen, in das Ida-Gebirge. Übereinstimmend lautet die Schilderung in Hesekiel 12, 11 bis 16. Auf den Untergang Asgards und der Götter deutet eine Lehre der buddhistischen Brahmanen, nach welcher die Götter nicht ewig bleiben, sondern nach Ablauf einer Reihe von Jahren mit der Welt untergehen und in das Urwesen zurücksinken würden. Nach alten indischen Schriften waren Atlanta auch nach Indien geflohen unter Führung der großen alten Adepten, deren einer Vaivas Vater Manu war. Zu spät sahen die törichten Volksmassen der blinde Hödur, die dem Jesuiten Loki Beistand geleistet hatten, wie blind sie ihr Vaterland verraten hatten. Sie erhielten den gerechten Lohn für ihre Helferdienste. Die Weltgeschichte kennt nichts Neues. Die geschichtlichen Vorgänge sind, weil sie naturgesetzliche Folgen von Rassenvermischung sind, immer wieder die gleichen. Wie Frankreich in den Hugenottenkriegen und in der großen französischen Revolution sein bestes Arierblut verlor, so Atlantis in dem Weltkriege und in der Revolution vor etwa 12.500 Jahren. Die arische Herrschaft war vernichtet, der gewissenlose Loki triumphierte wie Lenin und Trotzki nach Austilgung der arischen Schicht in Russland. Mit reicher Beute wurden die Bundesgenossen Lokis, mit einträglichen Staatsstellungen die Wortführer der Proletarier und mit Asengütern der Priester Helfershelfer abgefunden. Die Asenburg wurde neu gebaut, eine neue Burg und Stadt und ein neuer Tempel, die in Hesekiel 40 bis 48 ausführlich beschrieben werden, entstanden aus der Asche. Loki und seine priesterlichen Helfershelfer rissen die Herrschaft an sich und errichteten den atlantischen Priesterstaat etwa 3500 nach dem Weltbrand und etwa 1000 Jahre vor dem Untergang der gewaltigen Stadt mitten im Meere. Diesen straff organisierten Priesterstaat nennt die Bibel in Daniel 2, 44 mit den Worten: Aber zur Zeit solcher Königreiche wird Gott von dem Himmel ein Königreich aufrichten. Siehe Johannes Offenbarung 14, 14. Die Johannes Offenbarung 20 nennt dieses angebliche Gottesreich das tausendjährige Reich Gottes auf Erden, das heißt auf dem Ida-Felde. Wie bei uns und in Russland die Proletarier lange Gesichter machten, als die Herrschaft der falschen Propheten begann, so auch auf Atlantis. Das Priestertum herrschte als Diktator mit unumschränkter Machtfülle und blutigster Strenge. Es band nach Offenbarung Johannes 20 die alte Schlange, das ist, es zwang das Niederrassentum in die alte Hörigkeitsstellung und ging mit größter Rücksichtslosigkeit gegen die vor, die sich dem Priesterstaat nicht fügten. Wer sich den priesterlichen Vorschriften widersetzte, wurde in den Tartarus, in den feurigen Pfuhl, das ist, kurzerhand in den Krater geworfen, siehe Johannes Offenbarung. Nur durch eine Schreckensherrschaft und durch Volksverdummung konnten die Priester ihre Tyrannenherrschaft aufrechterhalten. Um das Volk von Aufständen abzulenken, führte man Kriege gegen das Ausland und suchte sich die mächtigen Siedlungen der damaligen Kulturwelt zu unterjochen, wie Plato berichtet. Um ihre Herrschaft aufrechtzuerhalten, mussten die Priester dem Volke, dem sie zuvor Freiheit und Gleichheit vorgegaukelt hatten, die Volksbildung beschneiden. Die Priester setzten sich selbst auf die Stühle der Asen und ihr Oberster, der atlantische Papst, ließ sich von der dummen Menge als gewaltigen Gott verehren. Der Bericht Hesekiels, eigentlich Asakiels, ist offenbar von einem Augenzeugen verfasst. Dieser hat nach Hesekiel 1 bis 4 Atlantis selbst besucht, wurde dort umhergeführt und sah auch dort den atlantischen Priestergott, den Papst, auf dem Stuhle Allvaters sitzen. Siehe Hesekiel 1, 26 bis 28. Hesekiel sollte dort die neue Priesterstadt auf Ziegel zeichnen. Siehe Hesekiel 4, 1 und in die atlantischen Kolonien gehen und diese zur Treue auffordern. Das in Unwissenheit und Furcht vor greulichen Göttern erzogene Volk konnte aber die eiserne Faust des atlantischen Papstes nur schwer ertragen. Wie im römischen Kirchenstaate folgte auch hier Aufstand um Aufstand und die Priester wurden schließlich mit denselben Waffen besiegt, mit denen sie die Monarchie und arische Verfassung zerstört hatten. Führer des Volkes riefen auswärtige Völker zu Hilfe und wieder sah das Idafeld die Heere der ganzen Welt auf seinen blühenden Fluren um die geliebte Stadt Gottes versammelt. Die Heiden an den vier Enden der Erde und Gog und Magog an der Nord- und Ostsee an Zahl wie Sand am Meer zogen herauf auf der Breite der Erde und umringte das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Hesekiel 38, 39 berichtet von den Kämpfen mit Gog und Magog mitten auf der Erde am großen Tag von Hermageddon. Nach Hesekiel 39 müssen die Fremden eine fürchterliche Niederlage erlitten haben. An dem Kampfe waren nach Platos Bericht auch Alt-Athener beteiligt. Keiner der beiden Parteien konnte sich des Sieges freuen, denn beide wurden nach übereinstimmenden Berichten der Alten vom Untergang Atlantis überrascht und nur wenige dürften dem Erdbeben entkommen sein.